Wie ein Wirbelwind drehten sich die Gedanken im Kopf Raskolnikows. Er war entsetzlich gereizt. Das Schönste ist, dass sie sich gar nicht mehr verbergen wollen und schon gar keine Umstände mehr machen. Aus welchem Anlass aber hat er, der mich doch noch gar nicht kannte, mit Nikodim Fomitsch über mich gesprochen? Also wollen sie nicht einmal verbergen, dass sie hinter mir her sind, wie eine ganze Meute. Sie spucken mir ja ganz offen ins Gesicht. Er zitterte vor Wut. So schlag doch offen zu und spielt nicht wie die Katze mit der Maus. Wo bleibt da die Höflichkeit, Porfiri Petrowitsch? Noch könnte es geschehen, dass ich das einfach nicht erlaube, dass ich aufstehe und euch allen die ganze Wahrheit ins Gesicht schleudere, damit ihr seht, wie ich euch verachte. Er holte mit Mühe Atem. Aber wenn mir nun dies alles nur so vorkommt, wenn es bloß ein Spiel meiner Fantasie ist und ich mich irre, aus Unerfahrenheit mich ärgere und meine gemeine Rolle nicht durchhalte. Vielleicht war das alles ohne jede Absicht gesagt. Ihre Worte sind ja alle ganz gewöhnlich, die üblichen. Aber irgendetwas liegt doch in ihnen. All dies kann stets gesagt werden, aber irgendetwas ist doch dabei. Warum sagte er einfach »bei ihr«? Warum fügte Samjotow hinzu, dass ich schlau gesprochen habe? Warum reden Sie in einem solchen Ton? Ja, der Ton. Aber Rasumichin saß doch auch hier. Warum ist ihm nichts aufgefallen? Diesem naiven Tölpel fällt eben nie etwas auf. Ich habe wieder Fieber. Zwinkerte mir Porfiri Petrowitsch vorhin zu oder nicht? Es war sicher nichts. Warum sollte er mir zuzwinkern? Wollen Sie meine Nerven reizen oder führen Sie mich an der Nase herum? Entweder ist alles nur mein Fantasiespiel oder Sie wissen es. Sogar Samjotow ist frech. Ist Samjotow wirklich frech? Samjotow hat sich's über Nacht überlegt. Ich ahnte es doch, dass er sich's überlegen wird. Er benimmt sich hier wie zu Hause, ist aber zum ersten Mal hier. Porfiri betrachtet ihn nicht als seinen Gast, sitzt mit dem Rücken zu ihm. Sie stecken unter einer Decke. Sie stecken unbedingt meinetwegen unter einer Decke. Sie haben sicher vor unserem Kommen über mich gesprochen. Wissen Sie etwas von der Wohnung gestern? Wenn's doch nur schneller herauskäme.